Sie hören Du fragtest mich früher nach mancherlei von Wilhelm Busch aus Wikisource der freien Quellensammlung. Gelesen von Jonathan Groß. Du fragtest mich früher nach mancherlei. Ich sagte dir alles frank und frei. Du fragtest, wann ich zu reisen gedächte, welch ein Geschäft ich machen möchte. Ich sagte dir offen, dann und dann, ich gab dir meine Pläne an. Oft hat die Reise mir nicht gepasst, dann nanntest du mich ein Quirlequast. Oft ging's mit dem Geschäfte krumm, dann wusstest du längst, es wäre dumm. Oft kamst du mir auch mit List zuvor, dann schien ich mir selber ein Richtertor. Nun hab ich, weil mich dieses gequält, mir einen hübschen Ausweg erwählt. Ich rede, wenn ich reden soll, und lüge dir die Jacke voll.